jeder Traum wird ganz von selber wahr. Viel Spaß, viel Glück, alle tanzen mit und jeder Traum wird endlich wirklich wahr. Im nächsten Jahrtausend, im nächsten Jahrtausend, im nächsten Jahr.